1 live. Perukaville 2024. Live aus Wietze. Die Festival-Gates sind jetzt geöffnet. Gerade in diesem Moment strömen die ersten Leute aufs Festivalgelände. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserem 1Live-Studio in dem schwarzen Container. Die nächsten 4 Stunden Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Ich bin aber noch alleine in diesem Studio, denn ich habe zu Madeleine gesagt, ey, wir müssen das mal auskosten, dass hier gerade noch wenig los ist und wir das Gelände noch so ein bisschen für uns haben. Und habe gesagt, wenn ich du wäre, Madeleine, würde ich doch erstmal eine Runde Wilde Maus fahren. Und ich habe sie jetzt losgeschickt mit Reporter. Reporterin Vicky Just, wo seid ihr? Wir stehen tatsächlich genau da, was du gerade beschrieben hast. Wir stehen direkt vor den Toren vom Campingplatz zum Festivalgelände. Ah. Und wir sehen gerade wirklich, wie hier bei über 30 Grad sehr viele Menschen in Bikinis und Badehosen, aber irgendwie Richtung Festivalgelände rennen, weil sie es nicht erwarten können. Also es ist irgendwie ganz, ganz wild. Aber ja, wir sind auch nicht weit von der Wilden Maus. Also ich mache ja, was du sagst, Markus. Ja, genau. Wir spielen ich habe ja keine Wahl, glaube ich. Wir spielen so ein bisschen, wenn ich du wäre. Komm, das könnte doch lustig werden. Also, bist du schwindelfrei? Weiß ich auch gerade nicht. Und auch bei diesem Wetter hier weiß ich sowieso auch gar nicht, was heute mein Körper macht. Aber das sehen wir dann gleich. Gut, dass wir vorhin ausgiebig gefrühstückt haben. Wir setzen dich jetzt gleich rein in die Wilde Maus mit Vicky und dann schalten wir gleich in 2 Songs nochmal rüber. Mal schauen, wie das wird. Du haftest, okay? Für eventuelle Verletzungen oder Umkippungen. Klar, mach ich. Bennett, wo hast du Tasche mal jetzt? Perukaville 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle live aus Wietze. We'll be right back. Dieser Song darf auf keinem EDM-Festival fehlen. Und wir sind auf dem Perukaville 2024 natürlich wieder eins live standesgemäß hier mit dem Studio auf dem Festivalgelände. Und es füllt sich hier so langsam kommen die Leute hier rein. Aber ich habe zwei Personen rausgeschickt. Ich habe zu meiner Moderationskollegin Maddy gesagt, ey, wenn ich du wäre, würde ich eine Runde wilde Maus fahren. Und Maddy hat eins live Reporterin Vicky Just mitgenommen. Und seid ihr jetzt drin in der wilden Maus? Ja, wir sitzen sowas von bereit in der Wilden Maus. Ganz kurz, das vielleicht für euch zur Vorstellung. Wir sind hier gerade in Desert Valley. Also das ist so die Wüsten-Area vom Festival. Da gibt's auch eine Stage, wo immer richtig geile Acts auflegen. Aber es gibt eben auch die Wilde Maus. Es gibt auch ein Kettenkarussell, was irgendwie in 300 Meter Höhe fährt. Da bin ich ja noch froh, Markus Fröhle, dass du mich nur auf die Wilde Maus schickst. Aber ja, wir sind ready to go, glaube ich. Ja. Ja, und Maddy, wir haben ja noch ein bisschen was vorbereitet. Du musst jetzt deine Gehirnzellen während der Fahrt anstrengen. Ja, übrigens, Markus, das Gute ist, ja, ich kann beim Fahren im Auto eigentlich nicht gut lesen und Maddy wird schlecht. Also das sind die besten Voraussetzungen. Cool, zur Not musst du übernehmen. Dass wir unsere Premium-Mitarbeiterin da dann hingeschickt haben auf die Wilde Maus. Gut, dann fahrt mal los. Könnt ihr da das Signal geben oder wie ist der Stand? Ich gebe dem Robert das Signal. Der startet. Es geht los. Geil. Und Maddy? Puls? I'm ready. Ich habe ja Höhenangst, okay, deswegen okay, zum Glück los. Seid ihr da. Ja, wir ja auch. Wir haben auch Höhenangst. Es wird jetzt hoch. Also wir können jetzt gleich das Festivalgelände auf jeden Fall von oben sehen. Wir starten dann in der ersten Kurve mit der ersten Frage. Ja, genau. Beschreibt mal, was ihr seht. Sind schon ein paar Leute auf dem Gelände oder strömen die gerade drauf? Wir haben eben die Leute draufströmen sehen, aber jetzt gerade haben wir einen Blick auf den riesigen Campingplatz. Ah, geil. Ah, oh mein Gott. Also, Maddy, es geht los. Oh wie viele Besucher sind am kompletten Wochenende hier auf dem Perukaville? 265.000. Easy. Ah! Okay, dann will ich jetzt von dir wissen, wie viele Acts? Über 300. Oh, du bist ja richtig gut. Mhm. Was für eine Schuhgröße hat Markus eigentlich? Oh mein Gott, die Kuh. Meine Schuhgröße. 45. Ah, knapp. Scheiße. 46, zwei Drittel. So nämlich. Wie viele Bühnen gibt's hier auf dem Perukaville? Keine Ahnung, Alter. 20? Wie viel Quadratmeter Grünfläche ist das? Es sind 12 Bühnen. Auf der Campsite. Oh mein Gott. Achso, ich hab mich korrigiert. Sorry, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wie viel Quadratmeter Grünfläche auf der Campsite, Maddy? Konzentrier dich! 300? Geil, dass ich konzentriere. 300 Quadratmeter, das ist aber wenig. Das sind 600.000. Also, ich hab meine Kopfhörer. Maddy, wir verlieren gerade hier Kopfhörer. Mikro ist noch da. Fragen sind noch, sind schon weggeflogen, aber... Okay. Okay, Markus, ich höre dich nicht mehr. Gib weiter an, Madi, du hast die Kopfhörer auf. Okay, ich seid durch? Junge. Wir sind durch. Es wurde also, ein Foto gemacht. Also durch mit der Fahrt und auch durch mit den Nerven, oder wie? Ey, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so wehtut. Also ich muss ja sagen... vielleicht musst du gleich alleine moderieren. Ja, ich moderiere ja schon ein bisschen länger mit Madeleine Sabel, aber so geschafft habe ich sie lange nicht gehört und so wenig Worte vorhanden. Aber gut, Markus Brühle, lass dir eine Sache gesagt sein. Ja? Das kriegst du sowas von zurück. Scheiße. Ich überlege mir was noch viel fieseres für dich. Scheiße, wenn ich du wäre, geht ja in beide Richtungen. Gut, ja, lass uns doch erstmal Musik spielen. Wir beruhigen uns alle mal mit einem der Songs des Sommers, der hier auf vielen Sets bei Baruchable auch läuft. Move ist das von Adam Port, von den Keine-Musik-Jungs aus Berlin, zusammen mit dem Sänger Strive. Und ihr beide kommt mal runter und zurück zum Studio. Danke. Ich hasse dich, Markus Fröhle. Escape. They call me. Anytime, 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Live vom Perucaville Festival mit Markus und Maddy. Maddy gerade noch draußen unterwegs, von der hören wir gleich. Ich bin hier noch am schwarzen Container-Studio von 1Live mitten auf dem Festivalgelände. Es füllt sich langsam und ich habe Kim aus Paderborn bei mir im Studio. Schon fünfmal auf dem Perucaville gewesen, ne? Genau, das ist richtig. Und ich meine, wir müssen euch nicht immer erzählen, was das Perucaville so besonders macht. Das könnt ihr ja auch machen, die Leute aus dem Sektor, die hier als Fans hinkommen. Kim, erzähl mal, warum ist das Perucaville so ein wholesome, besonderes Festival für dich? Das Gelände, die Atmosphäre mit den Menschen auf dem Campingplatz, die Musik, das freie Leben sozusagen, Spaß mit anderen Menschen, immer wieder neue Leute kennenlernen, das ist so das, was... Ich finde, was das hier so ausmacht. Ja, und Kim und ich haben es gerade noch einigermaßen gemütlich hier im Studio. Aber ich habe es ja schon gesagt, Maddy ist draußen unterwegs. Ich glaube, Desert Valley Stage. Maddy, wie ist bei dir? Hier Burns. Ich stehe hier mit Lisa, Merle, Dominik und Philipp direkt vorm Perucaville-Sign. Ich habe die vier abgegriffen, als sie gerade ein Bild gemacht haben. Hier wird nämlich fett Fotosession gestartet und hier ist auch noch genau der Bereich, wo quasi alle vom Campingplatz zum Festivalgelände strömen. Deswegen gebe ich direkt mal die Frage an euch. Ey Leute, wie habt ihr den Tag bisher überlebt bei dieser Hitze? Was habt ihr gemacht? Habt ihr eher gechillt? Wie war die Stimmung auf dem Campingplatz? Und was habt ihr jetzt so vor? Also die Stimmung ist mega. Wir haben tatsächlich Glück und einen Platz im Schatten bekommen auf dem Basecamp. Und ja, erstmal entspannt in den Tag gestartet und dann richtig Party gemacht. Und jetzt geht's weiter hier auf dem Festival. Ja, ich habe nämlich gesehen, als es so kurz vor 14 Uhr, da standen ja schon unfassbar viele Leute, die bereit waren reinzuströmen, ne? Also wie kann man sich das da drin vorstellen? Irgendwie so von jeder Seite ist es irgendwie schwer. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine große Massensauna. Haufenweise Leute, alle sind ein bisschen am Schwitzen und es ist einfach nur heiß. Aber alle haben Bock und wollen einfach nur feiern und warten, dass die Tore endlich aufgehen. Und was macht ihr jetzt, wo die Tore offen sind? Was ist euer nächster Step? Wo geht's hin? Am besten direkt zu den Stages, in den Pool und was trinken. Das ist auch ein guter Plan. Ist ein guter Pool. Plan. Vielleicht wäre das auch was für Markus Fröhl. Ey, naja, da denke ich nochmal drüber nach. Leute, bringt Madi jetzt nicht auf doofe Ideen. Komm du erstmal hier wieder zurück zum Studio und dann lass uns mal weiter gucken. Ich würde sagen, wir können gleich, Stages ist auch ein gutes Stichwort, wir können ja vielleicht gleich auch nochmal auf eine Bühne draufgehen und mal so sagen, wie so der Vibe von da ist, der Ausblick, oder? Was halten wir davon? Oh ja, das wäre geil. Okay. Das würde ich lieben. Wir treffen uns am Studio und zocken jetzt erstmal ein bisschen Mucke und dann geht's hier gleich weiter. Karavel 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle live aus Weeze. Push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it 2024. Live aus Weeze. Mit Markus Frühle aus dem Studio vom Festivalgelände und Madeleine Sabel zurück von der Wilden Maus zum Studio. Und jetzt auch mit dem Master of Challenges, Daniel Danger, der Hallo hier zusammen, ja. im Studio sitzt. Ja. Daniel Hallo hat ja zusammen. Okay, Madi hört uns auf jeden Fall auf. Bist du gleich mal da, Madi? Ja, ne? Ja, ich muss sagen, ich wurde aufgehalten, weil das Geile beim Peruka will, wir haben es ja auch schon mehrmals gesagt, aber ist ja, dass wirklich alle Leute so krass nett sind. Und ich war gerade bei Sabet und Lea beim Getränkestand und die waren so, ey, komm doch mal rum, lass mal kurz quatschen und irgendwie lernst du hier so du viele Leute so schnell. Du sollst arbeiten, meine Güte. So, du kommst jetzt mal wieder her, weil Daniel Danger hat jetzt eine ehrenvolle Aufgabe. Ich meine, ja. Er hat ja vorhin wieder eine Challenge in 1Live 396 bestanden. Das muss man so sagen. Den stillsten Ort im Sektor gefunden. Genau. Und wir nerven dich immer so, mach mal dies, mach mal das und so. Ich würde sagen, wo Madi und ich auch, wenn ich du wäre, spielen heute, darfst du uns mal eine Challenge geben. Sehr gerne. Madi, du bist ja gerade unterwegs, aber lieber Markus, du kannst ja hier mal einen Blick aus dem 1Live-Studio werfen, was ja hier mitten auf dem Festivalgelände steht. Das sind ja zum Glück Glasscheiben. Und siehst du das da vorne? Dieser Kran? Nein, ich... Weißt du, du hast ja dir was gewünscht, was schnell geht. Boah, und Scheiße, das Gute ist, das könnte man sogar zusammen machen. Ich hab richtig Höhenangst. Ich kann das nicht machen. Da muss ich richtig Spielverderber sein. Madi ist ja auch noch da. Ey, ich habe den Kran gerade gesehen. Du meinst das Kettenkarussell, oder? Was so 300 Meter hoch geht? Genau, ich meine Bungee-Jumping. Alter, auf gar keinen Fall. Wie krass hast du denn direkt? Warum denn sowas, Daniel? Ja, wir hätten es mal vorher ansprechen. Wie sprecht ihr denn hier? Ich habe richtig Angst vor so. Ich kann das nicht. Ich hab auch einen unregelmäßigen Herzschlag und so. Ich darf das alles nicht. Lieber 1Live-Sektor, ich finde, ihr solltet das mal entscheiden. Schreibt doch einfach mal über die 1Live-App, warum Madi und Markus heute ihre Challenge mit dem Bungee-Jumping noch absolvieren sollen und welche guten Wünsche ihr noch mitgebt. Wie gesagt, die 1Live-App oder 0221-567-89111. Schickt auch sehr gerne eine Sprachnachricht. Hey, Markus liegt schon auf dem Boden, völlig fix und fertig. Der freut sich auf eure Nachricht. Hey, 1Live-Sektor, ihr dürft auch andere alternative Sachen vorschlagen. Und vielleicht nicht ganz so fies sein wie Daniel. Hey, ich mach das nicht. Ich bin selten sprachlos. Jetzt bin ich das. Haben wir noch Musik hier? Ja, ich glaube, scheiße. Nein, da hast du uns was eingebrockt, Markus Fröhle. Ich kann das nicht machen. Spiel die Musik. Viel Spaß. Jetzt. Ich muss das hier intern klären. Gerne, gerne. Trust Fund, 6-5, Blue Eyes, Finance. Trust Fund, 6-5, I'm looking for a man in Finance. Trust Fund. 6-5, blue eyes, finance, trust fund. 6-5, I'm looking for a man in. I'm looking for a man in finance, trust fund. 6-5, blue eyes, finance, trust fund. 6-5, I'm looking for a man in finance, trust fund. 6-5, blue eyes, finance, trust fund. I'm looking for a man in finance. I'm looking for a man in finance, trust fund. 6-5, blue eyes, finance, trust fund. 6-5, looking for a man in finance, trust fund. 6-5, blue eyes, finance, trust fund. 6-5, looking for a man in finance. That's all I want. That's all I want. I'm looking for a man in finance. 1. Just fun. 6-5. Blue Eyes. 1. Live. Perukaville 2024. Mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. So, 1 Live-Sektor. Madi und Markus hier live vom Perukaville 2024. Wir mussten mal kurz zwei Songs das verarbeiten, was gerade passiert ist. Wir haben uns gerade erst von der Wilden Maus, Leute. Markus Fröhle hat mich gerade eben auf die Wilde Maus geschickt und dann kommt Daniel Danger und sagt, wir sollen auch noch Bungee-Jumpen. Aus wie viel 100 Metern Höhe? Also, wir haben uns gerade drauf geeinigt, wir sind nun mal nicht Daniel Danger. Das ist auch gut so. Und wir werden es nicht machen. Und uns macht es auch nichts aus, wenn wir meine Challenge verlieren. Nee, jetzt mal Real Talk. Wir haben einfach beide so kranke Höhenangst. Also wirklich so richtig schlimme Höhenangst. Wirklich. Dass wir sagen, also wenn wir das machen, dann kann man uns wirklich, dann kann man uns vergessen. Und wir wollen ja auch noch bis 18 Uhr für euch senden. Deswegen haben wir uns gedacht, wir lagern das einfach aus. Auf euch. Genau. Wenn ihr gerade auf dem Perukaville seid, auf dem Weg hierhin oder so oder gleich noch kommt, dann schreibt uns einfach mal über den Messenger in der 1 Live App oder kommt hier zum 1 Live Studio und dann begleiten wir euch live im Radio beim Bungee Jumpen. Das wird doch auch ein Deal. Genau, und wir regeln auf jeden Fall, dass ihr auch for free Bungee Jumpen könnt. Und wenn ihr sonst noch eine coole Challenge für uns habt, die wir hier auf dem Festivalgelände machen könnt, dann meldet euch auch rein 0221 567 89 111. Weil nicht, dass ihr denkt, wir sind so, wir drücken uns jetzt hier die ganze Zeit. Wir wollen schon Challenge, aber nicht zu viel Challenge. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass ihr netter seid als Daniel Danger. Also eure Challenges für uns an die 0221 567 89 111. So, und jetzt beruhigen wir uns nochmal und gleich ordnen wir uns nochmal neu. Vuelves a venir, te quiero. Dale, abrázame otro rato. Déjame, te soy sincero. Tiene tiempo que yo trato. Y Lleva tiempo buscando a quien cantarle. Soy cuando me siento vulnerable. Dale, abrázame otro rato. Apapáchame la vida entera. Live aus Weeze. You better run and hide, baby, I know where you were last night. So I'm lighting up the sky, sending fire to your paradise. You ain't got no alibi. You ain't got no alibi. Sorry, and the liquor made me. The mama never tell you how to treat a lady. By this time tomorrow, you gon' really hate me. Bet you wish you never played me. You took her in a bed, you got no respect. Why did you expect? Now I burn this house down. To the left, I'ma to the next. I'ma get my sweet revenge. Tell me how you lie so easily. You've been messing with her. Don't mess with me. Tell me how you lie. 225.000 Leute in Weeze beim Perukaville Festival, aber wir, Madi und Markus, halten euch hier so richtig auf dem Laufenden, zeigen euch, wie die Stimmung ist, wie der Vibe ist und so, dass ihr zu Hause einfach nichts verpasst. Ja, weil wir haben ein Festival-Radiostudio direkt mitten auf dem Festivalgelände stehen, direkt neben der Bills Factory. Und Leute, das Geile daran ist, dass die ganzen Riesen-DJs, die später da drüben auflegen, vorher immer noch bei uns vorbeisteppen im Studio. Und das haben gestern Abend einige gemacht. Einer, der gleich auf die Bühne bei Bills Factory steppt, ist jetzt hier bei uns im Studio bei Madi und Markus. Niemand geringerer als Martin Horger. Ich würde jetzt auch schon fast Martin Solveig sagen. Nur. So viele Martins hier. Ey, sauber gerettet. Es tümmelt sich vorm 1 Live Studio mitten vom Perukaville Festival. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand sehr Wichtiges jetzt in diesem Studio steht. Und das ist Bennett. Hallo. Hallo. Topic, der sich gerade zu uns gesetzt hat. And now we have to get international. Joel Corey, nice to have you here. It's great to be here. This is my third year at Perukaville. So viel Besuch. David Puentes ist immer noch da. Mogwai ist auch gekommen. Hallo. Und Salvatore Mancuso. Und jetzt ist DJ Session Resident Lovra hier am Start. Hello. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ey, und ich würde sagen, so viele Stars gestern da gewesen, machen wir doch heute so weiter, oder? Als wäre das so easy. Ja. Aber ich meine, Ugel kommt später noch, daran nachher auch JC Zeller, ja, ab 18 Uhr, da sind, glaube ich, auch noch Mr. Bad und Weasel angekündigt. Also, da geht heute noch einiges. Up, take off, levitate. It's a vibe that the dope demonstrate like. In the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Live-Sektor, das hätte ich mir ja niemals erträumen lassen, dass Markus Fröhle und ich mal hier oben stehen, wo die größten DJs der Welt das ganze Wochenende beim Perukaville Festival für euch auflegen. Wir stehen wirklich hinterm DJ-Pult, als wären wir Stars. Ja, gestern waren hier noch Martin Horger und Topic und Co. Und jetzt stehen wir beiden voll der Mir auf Bills Factory, auf dieser großen Bühne. Problem ist nur, keine Gäste da. Hallo, ist da jemand? Nee. Hallo, habt ihr Lust auf unser Set? Nee, da kommt wirklich so gar nichts zurück. Vielleicht müssen wir noch mal ein Stück vorgehen. Testen wir hier so. Also es stehen schon so ein paar Leute davor, aber die juckt natürlich gar nicht, dass wir hier sind. Und man hört natürlich auch, also wir hören jetzt. Könnt ihr mal so tun, als wären wir krasse DJs und würden hier gleich auflegen? Stimmung! Ja, also ihr merkt, der Blick von hier auf diese Riesencrowd, die noch nicht vorhanden ist, aber auf das Gelände, ist ein besonderer. Und jetzt stellt ihr mal vor, wenn hier so tausende Leute vorstehen, das muss geil sein. Vielleicht dürfen wir das ja später nochmal testen, wenn ganz viel hier los ist. Meinst du, wir können das klären? Ja, wir gehen da mal in die Klärung. Wir kommen gleich wieder, bis gleich. Bis gleich. 1:1 live. 2024. Live aus Wietze. Mit Markus Brühle und Madeleine Sabe. Hallo. Ey Leute, Daniel Danger hat uns ja vorhin eine fiese Challenge gegeben und hat gesagt, ihr müsst Bungee jumpen. Und Madi und ich sind heftige Schisser. Da hatten wir ein Problem. Und wir haben Höhenangst, leider ganz schlimm. Ja. Aber zum Glück seid ihr mitfühlende Hörer und Hörerinnen im Sektor und habt gesagt, ihr müsst es nicht machen. Wir machen das für euch. Deswegen hat sich Christoph reingemeldet und gesagt, ey, ich würde gerne für euch springen. Ich bin gegen 16 Uhr auf dem Gelände. Das Angebot nehmen wir an, oder? Sehen wir sowas von an. Christoph, du bist der absolute Hammer. Wir werden dich nach 16 Uhr suchen. Nee, du kommst zum 1Live-Studio und dann begleiten wir dich auch bei deinem Sprung, würde ich sagen. Und ich würde sagen, jetzt gleich, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, checken Markus und ich mal ab, was eigentlich hier beim Festivalgelände alles noch so los ist. Was hier noch so geht, was wir nicht entdeckt haben, weil hier gibt's einiges. Ja, danke nochmal an Christoph, wenn du das hörst. Komm vorbei gleich. Mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Hier ist 1 Live, live vom Perukaville Festival mit Maddie und Markus. Wir haben uns jetzt mal von unserem Sendestudio ein bisschen wegbewegt, stehen in so einem Food Court zwischen zwei Stages, vielleicht hört ihr es auch gerade, zwischen Power Plant und Cloud Factory. Ey, und wir haben uns korrekterweise in den Schatten gestellt bei 33 Grad und können uns nicht so ganz entscheiden, welche Bühne uns mehr abholt. Wir beschreiben mal kurz: Power Plant ist ja Powerpflanze sozusagen übersetzt. Das ist sehr grün geschmückt. Du gehst dann da so rein, dann sind da so Quadrate, die an der Decke hängen, die leuchten in unterschiedlichen Farben und der DJ ballert ordentlich einen rein. Das ist schnellerer, härterer Techno, würde ich sagen. Power Plant für mich auch so ein bisschen so Club-Vibes. Es könnte auch so 3 Uhr nachts sein, nur halt tagsüber. Cloud Factory ist so, wie es klingt. Das ist so eine riesen Fabrikhalle. Es ist alles so voll in diesem Industrial-Style. Wir sehen hier schon auch aus weiter Ferne ultra krasse, riesengroße Visuals. Es ist auch schon dafür, dass wir, glaube ich, gerade, ich weiß überhaupt nicht, wie viel Uhr wir haben. So 15.10 Uhr. Ah ja, genau. Dafür, dass wir erst kurz nach 3 haben, ist auch, muss man einfach sagen, dieses Festivalgelände schon ultra voll. Weil, Markus hat es eben schon gesagt, es ist mega heiß. Heiß, es ist ultra anstrengend. Aber das scheint hier alle Festivalbesucher und Besucherinnen überhaupt nicht davon abzuhalten, hier ordentlich Gas zu geben. Ja, hier ist echt ein sehr, sehr chilliger Vibe. Die Leute sind entspannt unterwegs mit ihren Drinks in der Hand. Keiner ist irgendwie gestresst. Gerade ist das Gelände auch noch nicht zu voll. Das ist ja immer das Schöne nachmittags auf in Perukaville, dass es dann noch nicht so voll ist. Aber ich würde sagen, wir müssen ja auch mal an uns denken. Lieber Sektor, wir müssen uns auch mal stärken. Und Madi, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt mal eben so eine eiskalte Cola holen. Okay, wenn ich Markus Fröhle wäre, würde ich mir einen Iced Coffee mit Hafermilch holen und gerne noch ein Stück Pizza. Ja, genau. Jetzt wird's ja aber luxuriös. Wir klären das hier mal kurz und lassen euch Musik da. Wir melden uns gleich wieder vom Gelände. You leave me in the stars, like heaven in the dark. I'm a dreamer, take me deeper. Tell me it's more than a memory, cause deep in my heart you belong to me. Gave you a part of my soul to keep forever, forever. When I hear that sound and the lights go down, I wanna go back, I wanna go back. When the silence fades and I fall like rain, I wanna go back, I wanna go back. When I hear that sound,

Also im Rudershow. So eine eiskalte Cola ist doch wirklich ein Genuss. Danke, dass du, wenn ich du wäre, mitgespielt hast, Madi, hier live von Perukaville 2024 und mir eine Cola geholt hast. Markus Röhle, sehr gerne. Markus hat mir auch die Pizza geholt. Muss sagen, schmeckt vorzüglich. Ich muss erstmal runterschlucken. Sorry, Leute. Ich nehme auch ein Stück. Und neben mir steht Florian. Der arbeitet nämlich bei dem Pizzastand, wo Markus mir diese leckere Pizza besorgt hat. Und ey, Florian, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie ist es hier auf dem Perukaville Festival zu arbeiten? Weil man muss ja einfach sagen, ihr seid, jetzt gerade ist es ein bisschen entspannter, weil tagsüber, aber ihr seid ja die ganze Zeit in Charge. Es ist ultra heiß. Ihr steht in einem Zelt, wo Pizzaöfen warm sind. Erzähl mal, wie geht's dir gerade? Ich muss tatsächlich sagen, es ist manchmal ziemlich stressig, aber es macht mega, mega viel Spaß, auch mit den Leuten. Die sind alle super gut gelaunt. Es kommt immer ein gutes Feedback zurück. Ich glaube, ich hatte hier noch nie irgendjemanden, der irgendwie schlecht drauf war. Und es gibt auch immer ein paar Leute, die geben dir immer einen guten Ratschlag mit. Wie zum Beispiel, trink noch etwas mehr, komm ein bisschen runter. Und es gibt natürlich auch viele, die dann fragen, was macht ihr denn die ganze Zeit so und so weiter und so fort. Ja. Also eine sehr schöne, sweet Community. Und die Frage stelle ich dann auch mal, was macht ihr die ganze Zeit? Könnt ihr auch ein paar DJs noch gucken nach oder vor den Arbeitszeiten? Tatsächlich ja, wir werden immer unterteilt in verschiedenen Schichten. Wir haben Früh-, Mittag- und Spätschichten. Also die späteste Schicht geht bis 4.20 Uhr. Das heißt, es ist schon ein bisschen etwas länger, aber die gehen meistens 8 Stunden lang, die Schichten. Und ja, natürlich können wir dann in den Zeiten währenddessen können wir uns frei auf dem Gelände bewegen und natürlich auch ein paar DJs mitnehmen. Das heißt, auch bei über 30 Grad und einer Riesenhitze sagst du, es ist nice hier zu arbeiten und du würdest das wieder machen? Auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Darfst du Taste-Test machen? Darfst du die Pizza hier auch essen? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe sie gestern schon mal gegessen. Also wir dürfen in der Pause dürfen wir so viel essen, wie wir wollen, sodass wir nicht nachher vom Fleisch fallen. Und ja, ich finde es sehr lecker. Ich sag 10 von 10. Ja, so machen wir das auch. Wir essen jetzt so viel Pizza, wie wir können und kommen dann zurück ins Studio. Perukaville 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle live aus Weeze. Thank you. 24. 1 live. Parukavel 2024. Live aus Wietze. Mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Wir melden uns hier vom Festivalgelände. Es ist schon langsam mehr los. Die Leute trudeln ein. Auch bei diesem heißen Wetter senden wir hier live für euch. Und müssen ja auch daran erinnern, ne, dass man sich gesund verhält. Ja, ohne dass wir jetzt hier so einen Service-Post machen oder Service-Announcement. Leute, egal ob ihr hier beim Perukavel-Festival seid, ob ihr am See abhängt, ob ihr irgendwie arbeiten müsst. Wir wollten euch nur noch mal dran erinnern. Denkt daran, euch einzucremen. Denkt an Kopfbedeckung. Denkt daran, genug Wasser zu trinken. Und wenn es Schatten gibt, auch mal ein Plätzchen im Schatten zu suchen. Ja, und gerade hat sich so eine Wolke vor die Sonne geschoben. Die tut gut. Hier in Weeze. Die wünschen wir euch auch, egal wo ihr seid. Die genießen wir gerade. Und wir genießen jetzt natürlich die ganze Zeit weiter Musik, die uns so ein bisschen Perukavel-Vibe, Perukavel-Feeling gibt. Disclosure, She's Gone Dance On. Wenn ihr hier die ganze Perukavel-Action von zu Hause aus mitverfolgt, sagt doch gerne mal, wie ihr feiert oder wie ihr den heißen Tag verbringt über den Messenger in der 1Live-App oder über die 0221-567-89111. Und wir tanzen hier jetzt vorm Studio rum. Perukavel 2024. Live aus Wietze. Bye. Live mit Maddie und Markus, live vom Perucaville Festivalgelände. Heute noch am Nachmittag, chilliger Festival-Vibe, alle haben richtig gute Laune, die Sonne scheint. Ja, und ich glaube, für diesen chilligen Festival-Nachmittags-Vibe gibt es einen Sound, der gerade besonders erfolgreich ist, der genau hier gerade reinpasst. Das ist so Afro House und Topic ist jetzt auch auf diesem Film und der hat uns gestern was erzählt. Er hat nämlich eine neue Single gemacht und über diese Afro House Single hat er uns was gesagt. Ja, ich habe letztes Jahr irgendwann eine Session gehabt, November circa, und da haben wir halt so einen Afro House Song gemacht mit Deekim. Deekim ist aus London und Zimbabwe und wir haben Aye Doyo gemacht und War voll das Afro-House-Ding und wir haben es dann an Hügel geschickt und der hat es halt auch hart abgefeiert und er hat es dann noch ein bisschen kredibiler gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, weil er ist ja voll das, er kommt ja voll daher. Ja. Ist ja auch voll fett, den direkt mit am Start zu haben. Eigentlich schon das Krasseste, was safe du machen kannst, wenn du in diese Richtung gehst. Ja, happy. Kommt noch mehr in die Richtung? Also ist das jetzt so, hast du das Gefühl, ist gerade so der Sound, wo du mehr hingehen willst? Ich glaube ja, weil ich habe mit dem Sänger, mit dem Deekim, wir haben noch eine Session gemacht vor kurzem. Mhm. Wir haben einfach einen Song gemacht, der klingt wie der kleine Bruder von Adoyo. Oh, ja, wie schön. Da können wir uns also schon mal drauf freuen. Auf jeden Fall. Also egal, ob ihr gerade auf dem Perucaville Festival Gelände, vielleicht auch direkt vor unserem Sendestudio steht, ob ihr zu Hause im Garten chillt, am See seid, was auch immer man bei diesem geilen Wetter macht. Es ist der perfekte Soundtrack dazu. Es ist der perfekte Soundtrack, also geben wir uns. DJ, Topic, Deekim and I adore you. For the vibe, we don't say bye bye.

Das ist 1 Live mit Madi und Markus, live vom Perucaville Festival 2024 in Weeze. Und wir haben ja unser Studio hier direkt auf dem Gelände. Und wir haben nicht nur ein Studio hier, sondern auch noch eine Kisscam. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, unser Studio ist in so einem Container, wie in so einem alten Fabrikgelände. Genau, und oben ist eine ganz große Kisscam. Und wir gucken doch jetzt mal, auf wen denn da die Kisscam zeigt. Guck mal, da sind ein Herr im grünen T-Shirt und eine Dame im blauen T-Shirt und sie haben sich geküsst. Wie süß. Wer seid ihr beide? Wie bitte? Wer seid ihr beide? Michael und Anja. Michael und Anja, woher kommt ihr? Aus Karst. Und ihr seid ein Liebespaar. Ja. Und ja, passenderweise, Michael und Anja haben einfach schon Herzchen-Sonnenbrillen auf. Ja, stimmt. Stimmt. Also bei euch, ihr seid sehr in Love und ihr genießt das Perucaville Festival. Was gefällt euch so hier? Alles. Alles, ganz genau. Beschreibt mal noch ein bisschen. Was habt ihr heute schon so gemacht? Wahrscheinlich noch ganz, also wahrscheinlich schlendert ihr gerade mit einem Kaffee, schlendert ihr hier rum, ne? Wir haben Brillen bekommen. Ja, wir sind gerade erst angekommen. Ah, okay. Also Tagesbesucher noch ein bisschen den Vibe genießen. Wir gucken mal, wo die Kisscam als nächstes hingeht. Wo finden wir Liebespaare? Ich hätte erst Angst, dass die Kisscam auf uns geht, Markus. Da, die beiden. Da. Mach noch mal den Kuss, ich habe ihn nicht gesehen. Ihr beiden. Wer seid ihr beide? Ich bin Sarah. Ich bin Julia. Und ihr seid ein Paar oder befreundet? Wir sind beste Freundinnen. Okay, da darf man sich auch mal einen Schmatzer geben. Seid ihr das ganze Wochenende hier? Nee, nur heute. Und was habt ihr heute schon so erlebt, beziehungsweise was steht heute so auf eurem Plan? Definitiv Dr. Peacock. Da haben wir richtig Bock drauf. Ja, und sonst mal schauen. Wir sind gerade alles so ein bisschen erkunden und das ist das erste Mal für uns, deswegen sind wir auch ein bisschen nervös. Ja, was ist so euer erster Eindruck? Weil wenn man so zum ersten Mal hier ist, muss man ja einfach sagen, man kann super viel entdecken. Wie findet ihr es bislang? Also ich finde es bis jetzt mega geil. So viele Leute, die auch richtig Bock haben, einfach gut drauf sind und Spaß haben. Ey, ich gehe schon mal weiter zum nächsten Liebespärchen. Hier ist das Herzchen. Hier wird geküsst. Hier ist das Herzchen. Zeug, wo ist der Kuss? Ihr seid in dem Herz. Komm, da ist der Kuss. Hallo, wer seid ihr beide? Simone und Markus. Und wir wollen uns bedanken, die Fahrt von Frankfurt hierher mit euch 1 live. Oh, das hat euch gefallen? Ja, wir haben das gehört und wir hatten noch mehr Bock hierher zu kommen. Ja, richtig. Ihr seid extra aus Frankfurt gekommen. Wart ihr schon mal auf dem Perucaville? Nein, erst ein paar. Okay, das heißt, man muss auch einfach sagen, wie heißt du nochmal? Simone ist ganz, ganz toll, voll mit Glitzer im Gesicht, im Dekolleté, Herzchen, Sonnenbrille. Also ich finde, du siehst sehr festivalgeübt aus. Nee, ist tatsächlich das erste Mal. Okay, aber dafür Top-Outfit. Leute, kommt rum beim Perucaville Festival zu unserer Kisscam. Hier ist ganz viel Liebe. Da sind auch schon die Nächsten wieder. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Um euch herum alle so. Und ihr so. Mit der ARD Audiothek. Einfach mal chillen und auf andere Gedanken kommen. Zum Beispiel mit dem Musikpodcast 1 Live Ikonen. Casper. Weißt du, dass mir das ein ganz heftiges Gefühl gegeben hat von, oh, ich kann ja auch was. Mit exklusiven Einblicken und voller Musik. Musik war für mich immer das, was die erste Begeisterung war und das ist immer geblieben. Die coolsten Podcasts, Comedies und Hörspiele. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden. 1:1 live. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Dime si vienes a mi cama. De la fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Dime si vienes a mi cama. De la fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Dime si vienes a mi cama. De la fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la más de nada. Dime si vienes a mi cama. Se la 1 live. Parukaville 2024. Live aus Wietze. Mit Markus Röhle und Madeleine Sabe. 1 live Sektor. Ich kann euch sagen, es fühlt sich langsam hier auf dem Parukaville Festival Gelände. Es ist immer noch ultra heiß, aber die Festivalbesucherinnen und Besucher sind ja so einfallsreich und so kreativ, weil hier vor uns stehen gerade zwei Girls mit so einem super schönen rosa blumig geschmückten Sonnenschirm. Ist es jetzt umfunktioniert. Das heißt, ihr seid vor der Sonne geschützt und seht auch noch richtig toll aus. Ich hoffe, ihr hört das bis da hinten. Ja, man muss sich auf jeden Fall vor der Sonne ein bisschen schützen. Man muss genug trinken, Käppi tragen und so weiter. Aber ansonsten werden die Menschen hier auf dem Festivalgelände auch kreativ, was die Abkühlung angeht. Bei den Temperaturen hier, da würde ich häufiger gerne mal angespritzt werden. Aber dafür ist der Kamil zuständig bei uns am Stand. Aha. Ach so. Bin ich jetzt auch überfordert mit der Ansage. Aber eine Sie meinen, Wasserspritzpistole Sie haben natürlich. Eine Wasserspritzpistole. Genug Wasser. Beim Radio muss man ja auch Bilder malen. Also Sie haben eine Wasserspritzpistole, die braucht man auch bei 33 Grad. Wasser, muss ich sagen, abkühlen. Gutes Stichwort, Leute. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich habe noch eine Rechnung mit Markus Fröhle offen. Er hat mich vorhin auf die wilde Maus auf eine Achterbahn hier geschickt. Ja. Ich würde sagen, ich schicke Markus Fröhle jetzt gleich hier in den Pool. Den gibt's nämlich beim Festival. Und ich schmeiß dich da eigenhändig rein. Dieser Pool, wo jetzt schon die letzten Tage ganz viele schwitzige Menschen drin waren. Wo vielleicht insgesamt 225.000 Menschen drin waren. Reingepinkelt haben, ja, cool. Ich freue mich, danke dafür. Don't think I could believe Brille. Hast du schon Bock auf die Erfrischung? Irgendwie schon, aber irgendwie auch gar nicht, weil irgendwie dieser Pool, glaube ich, auch nicht so sauber ist. Also Mari hat mir ja die Aufgabe gestellt, wenn ich du wäre, würde ich in den Perucaville-Pool springen und wir sind gerade auf dem Weg dahin. Ja, auf dem Weg. Hinter uns ist die Bills Factory da, von wo gestern Abend schon alle DJs aufgelegt haben. Heute Abend wieder. Neben uns ist ein riesengroßer Getränketower, wo auch Mucke kommt, wo Leute chillen. Eigentlich wird hier überall getanzt, ne? Hier ist, wir sind direkt vor der Kirche. Man kann nämlich Leute beim Perucaville Festival auch heiraten. Und ich sehe aber da hinten schon die ganzen Poolguards und ich muss schon auch sagen, da ist der Pool schon. Und ich sehe schon auch sehr viele Menschen, die in diesem Pool drin sind. Ja, ich bin gespannt. Leute, checkt doch gerne mal den Videostream in der 1Live-App. Da könnt ihr gerne verfolgen, wie ich in den Pool geschubst werde von Madi. Ganz kurz noch Regelklärung. Darf ich Schuhe denn bitte ausziehen? Ich würde sagen, Schuhe anlassen, aber 1Live-Sektor, ich übergebe das an euch. Ihr dürft entscheiden, ob Markus seine Schuhe anlassen soll oder ausziehen darf. Okay, vielleicht finde ich ja noch irgendjemanden, der mit mir reinspringt. Wir machen das gleich in 2 Songs. live. Paruka Will 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Live aus Wietze. Hier sind live mit Maddie und Markus, live vom Parukaville Festival. Ey, und Leute, ich dachte, ich stelle Markus Fröhle eine richtig fiese Challenge und sag ihm, er muss in den Festivalpool springen. Jetzt sind wir hier bei der Pool Area und ich merke, das ist ja das Beste, was dir hier bei diesem 30 Grad Wetter passieren kann. Das ist so geil. Du hast so einen Blick auf die Builds Factory, auf die Riesenstage. Es ist ein riesengroßer, sehr sauber aussehender Pool. Super chilliger Vibe, chillige Musik. Vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund. Und Markus Fröhle, der auch keine Klamotten anlassen durfte. Das heißt, steht jetzt hier in Badehose und ready für eine Abkühlung. Aus Hygienegründen müssten die Schuhe und das T-Shirt aus, hat Sven von der DLRG gesagt. Der passt auf, dass hier nichts passiert. Und ich springe jetzt mit 1Live-Hörer Rudolf aus Wesel in den Pool. Warst du schon mal drin, Rudolf? Nein, erste Mal heute. Okay, wie machen wir es? Körper? Ich versuch's, ja, Körper. Okay, ich fange an, du kommst hinterher. Ja. Okay, Markus Fröhle, ihr kennt ihn. Er ist ein Competition-Person. Oh, da hat er einen Körper gemacht. Rudolf hinterher, welche Note würdest du geben? Wer bist du eigentlich? Vivian, was sagst du, welche Note kriegen Rudolf und Markus? Welche Nutte? Note. Oh, Note. Note für den Körper. Ja, das war schon so eine 2. Geht besser noch. Geht besser noch, sagt Vivian. Markus Fröhle chillt hier. Wie bei so einer entspannten Poolparty. Hör mal, wie war's? Wie war die Abkühlung? Beste Challenge ever, Madi. Vielen Dank. Ich habe mich heute noch nie besser gefühlt. Wie geht's dir, Rudolf aus Wesel? Zum Glück gibt's hier einen Pool auf Harukawil. Leute, ich will's euch ja nicht vermiesen, aber ich will schon mal kurz anmerken, dass es 225.000 Festivalbesucher gibt und die gehen schon auch alle hier schwimmen, ne? Was sagt ihr jetzt dazu? Vielleicht gehe ich gleich doch noch mal duschen. Ja, komm. Ey, dann würde ich sagen, wir gehen zurück ins Studio. Ich mache da alles nass. Und dann erstmal jetzt Musik und gleich kriegst du ja vielleicht nochmal eine Aufgabe. Ich will auch eine Abkühlung. Sektor, vielleicht habt ihr nochmal Aufgaben für uns, die ein bisschen fieser sind. Ja, haut eure Challenges raus. Aber ich würde auch in den Pool springen. So ist nicht. 2024. Live aus Wietze. Wir sind wieder im Studio. Eine Madeleine Sabel und ein blitzschnasser Markus Röhle, weil er gerade im Perukamil-Pool war. Markus Röhle, wie geht's dir gerade? Eigentlich ziemlich gut, ne? Du denkst, das ist die beste Zeit deines Lebens. Ja, die Hose ist tröpfelt jetzt wieder das Studio voll, aber gut. Ich will euch, 1Live-Sektor und Markus, eine Sache sagen. Wir haben in der 1Live-Instagram-Story eine kleine Umfrage gemacht, weil 1Live-Kollegin Pauline hat gefragt, wer oder ob Leute schon mal in den Pool gepinkelt haben. Ach, halt die Schnauze. So, und wollte jetzt die Umfrageergebnisse wissen. Ach nee, warum bist du jetzt so ein... Es sagen, über 50% kann schon sein. Das heißt, ich bin gerade in einem Pool voller Pisse geschwommen, oder was? Voller Pisse von 225.000 Leuten, also ein bisschen mehr über 100.000 Leuten, genau. Ja, weiß ja auch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Also, ich bin sprachlos, ich fühle mich eklig, kannst die Sendung alleine machen. So, so soll doch eine Challenge auch sein, mein Gott, sonst wäre es auch zu einfach gewesen. Ja, ich überlege mir nochmal was für dich. Mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch. It's never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da down, down, down. Your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, down, down. Down, down, down, down. Show me peace, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Eins, eins, live. Paru Kabel 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Hier seid's live, live vom Perucaville Festivalgelände. Und wenn ihr nicht, und wenn ihr nicht gerade hier vom Sendestudio seid, hört ihr auch von zu Hause aus zu. Robert hat geschrieben über den Messenger in der 1 Live App und er sagt, ich sitze gerade auf dem Mähdrescher und dresche Weizen. Geil. Ich bin Landwirt und jetzt zur Erntezeit bei gutem Wetter viel im Feld unterwegs. Ja. Nice, dass du zuhörst, Robert. Grüße an die Landwirte im Sektor und wir kriegen auch noch andere Sprachnachrichten von euch über die 0221-567-89111, zum Beispiel die von Katja. Ich höre 1 Live, ich höre immer 1 Live und ihr wollt Challenges? Findet meine Schwester Annika Mohr. Sie kommt aus Stommeln und vor ihrem Feld ist ein rosa Flamingo. Der heißt Katja, den habe ich ihr geschenkt, weil ich nicht dabei sein kann. Sucht sie. Okay, ein rosa Flamingo. Was ist das, Annika? Genau, Annika, die Schwester aus Stommeln, wird gesucht. Auf dem Zeltplatz ein rosa Flamingo. Wer sie gesehen hat, meldet sich gerne hier im 1Live-Studio auf dem Festivalgelände oder über den Messenger in der 1Live-App, oder? Ja, und dann kommt ihr bitte hier hin. Und dann... bringt sie Annika hier hin ins Studio. Genau. Und dann können wir Annika im Radio connecten mit ihrer Schwester Katja und dem Flamingo Katja. Hier stehen ein paar Jungs vor, unserem 1Live-Container. Habt ihr zufällig den rosa Flamingo namens Katja gesehen? Auf dem Zeltplatz. Ich glaube, ich habe schon 100.000 Flamingos gesehen hier. Echt jetzt? Ah, okay. Wir müssten das also spezifizieren. Katja, vielleicht nochmal eine Sprachnachricht reinschicken, ein bisschen genauer werden. Vielleicht noch einen zweiten Tipp. Ja, genau. Weil es ist schon schwierig, bei so einem großen Campinggelände seine Leute zu finden. Also, deswegen nochmal nachhaken und generell, wenn ihr uns Input schickt, dann über den Messenger in der 1Live-App. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Live aus Wietze. Maddie und Markus live vom Perukaville Festivalgelände. Ich habe Markus Fröhle eben eine Challenge gegeben. Er soll in den Festivalpool springen. Und es hat sich herausgestellt, das war einfach nur ein Riesengeschenk für ihn, weil jetzt hat er eine richtig geile Abkühlung bei 30 Grad und die beste Zeit. Aber so einfach mache ich es ihm nicht. Ich habe mir hier Antonia und Franzi zu mir geholt. Und ich würde sagen, ihr dürft Markus Fröhle einfach eine Challenge geben, aber bitte nicht so eine nette, wie ich gegeben habe, sondern der soll schon hier ein bisschen gefordert werden. Okay, also wir kommen ja aus Holtwig und wir haben uns überlegt, dass er jemanden aus dem Kreis Coesfeld finden soll. Okay. dann mache ich mich direkt auf den Weg. Ich bin hier direkt an der Bank of Perucaville. Ist hier jemand aus dem Kreis Coesfeld? Kreis Coesfeld? Jemand? Nee, da Moment. Hinten? Aber das Antonia sind eure Freunde, die zählen nicht, ne? Nicht. So, okay, ich lauf mal los. Hey, Polizisten, kommt ihr aus dem Kreis Coesfeld? Nee, die Polizisten. Kommst du aus dem Kreis Coesfeld? Der Polizist nicht. Kommt ihr aus dem Kreis Coesfeld? Ärger, weil hier einer so laut Kreis rumpöbelt die ganze Zeit. Kommt ihr aus dem Kreis Coesfeld? Kommt ihr aus dem Kreis Coesfeld? Ja, Oberhausen. Oberhausen, Coesfeld. Oh. Jemand aus Coesfeld hier? Jemand aus Coesfeld? Jemand aus Coesfeld? Leute, hallo. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin gerade im Food District. Markus Fröhle, wir können ihn beobachten vom Sendestudio hier aus. Der rennt wirklich wie so jemand ein aufgescheuchtes Huhn gerade über das Gelände jemand und schreit allen Leuten ins Gesicht, wie ihr hören könnt. Coesfeld, Kreis Coesfeld. Markus Fröhle. Ist jemand hier aus Coesfeld? Markus Fröhle, wir geben dir noch ein bisschen mehr Zeit, okay? Weil das boah, scheint Alter, ja schlecht zu laufen. Boah, ist niemand aus Coesfeld? Kommt hier jemand aus Coesfeld? Hey, vielleicht musst du es ein bisschen ruhiger kommst angehen. Kreis Coesfeld? Ein bisschen netter, ein bisschen ruhiger ja, okay angehen. Die Leute nicht so ich anschreien. Ich probier's mal netter. Nicht okay, vertrauen. Ich brauche, glaube ich, noch einen Song. Ich muss mal hier wen finden. Wir geben dir noch ein bisschen Zeit. Antonia, Franzi, was ja, sagt ihr denn? Ja, ich probier's mal bei Cloud Factory jetzt. Kommt ihr noch einen Tipp? Coesfeld? Vielleicht noch ein bisschen lauter rufen, wäre vielleicht ganz gut. Noch lauter. Kommt jemand aus dem Kreis Coesfeld? Okay, Markus Fröhle, such mal in Ruhe. Wir spielen jetzt erstmal noch ein bisschen Musik. Oh Mann! I couldn't even get an answer. I tried to call, but my pride would let me die. And I'm sitting here with this blank expression. And the way I feel, I want a girl I'm like a child. Twice, you can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. If I told you once, I told you twice. Ich habe fast keine Stimme mehr. Antonia und Franzi haben Markus Fröhle die Challenge gegeben. Er soll auf dem Festivalgelände jemanden aus dem Kreis Coesfeld finden, also auf dem Perucaville-Festivalgelände. So, und jetzt mal gucken, wie ist der Stand? So, du hattest jetzt noch mal 2 Minuten Zeit. Also so langsam soll es ja wohl ey, geklappt das ist haben. Das Schwierige ist halt zwischen Powerplant und Cloud Factory, zwischen den Bühnen, zu schreien, ob jemand aus Coesfeld kommt. Aber ich habe Eva gefunden. Oh. Und was ist besser aus, in Coesfeld zu leben, direkt in Coesfeld Berufsfeld geboren zu sein, ne, Eva? So ist es. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Aber Moment mal, Antonia also und Franzi. Challenge geschafft, oder? Gilt das? Also heißt, aus Coesfeld kommt, gilt das, dass Eva da geboren ist? Würdet ihr sagen, Challenge geschafft? Ja, finde ich schon. Coesfeld geboren sein ist schon sehr stark. Warum ist das so stark? Sind wir auch. Coesfeld ist eine tolle Stadt. Ja? Coesfeld ist eine tolle Stadt, höre ich gerade. Und die Challenge, Eva, habe ich jetzt dank dir geschafft. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, dass du im wunderschönen Coesfeld geboren bist und jetzt in Perukaville lebst. So ist es, vielen Dank. Eva, hat dich abgeschreckt, dass Markus Fröhle dich so angeschrien hat? Es wurde gerade gefragt, ob es dich abgeschreckt hat, dass ich dich so angeschrien habe. Auf gar keinen Fall. Ich bin ja ein sympathischer Kerl. Ne? Markus so Fröhle, auf jeden Fall. Wir freuen uns für dich, du sympathischer Kerl. Jetzt kannst du kurz chillen und deine Stimme nochmal bitte ölen. Nimm nochmal einen Heizbonbon und dann kommst du wieder zurück zu uns zum Studio, okay? Coesfeld represent, Leute. 1, 1, live. It goes on. Live aus Weeze. Mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Wir melden uns hier aus unserem Container direkt auf dem Festivalgelände. Und wir haben noch in der nächsten Stunde, die wir hier sind, eine Menge vor mit euch. Gleich kommt zum Beispiel Echo Fresh ins Studio. Dann haben Markus Fröhle und ich uns überlegt, wir müssen nochmal auf die Bills Factory, jetzt wo da auch schon Mucke geht. Ja, wir weil eben haben wir ja nur auf so einer leeren Stage gestanden. Und dann ist hier auch gerade eben noch Olli vorbeigeschneit mit seinen zwei Friends. Beziehungsweise man muss eher sagen, seine zwei Freunde wollen Olli in die Scheiße reiten und ihn Bungee jumpen lassen. Ursprünglich hatte Daniel Danger das mal für Markus Fröhle und mich vor. Aber wir haben so schlimme Höhenangst, deswegen dachten wir so, boah, wir brauchen euch. Leute, irgendjemand von euch muss für uns springen. Und Olli, wir schicken ihn gleich mal los und gucken wir mal, wie das so wird. Also noch eine Menge los in der nächsten Stunde. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di sé. 1 live. Perukaville 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Live aus Weeze. Looking for the right thing, oh baby, don't look any further. Leute, das halt live. Peruka wird 2024 mit Madi und Markus. Und vor genau 5 Sekunden ist Echo Fresh zusammen mit seinem Kumpel Nico Gomez hier rein spaziert. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hey, hallo. Was geht? Schön, hier zu sein. Sag mal, ihr spielt gleich noch, ne? Oh yeah, natürlich auf der Brainwash Stage. Das ist ja schon Tradition hier. Bin ich natürlich nochmal da. Der Onkel Freezy lässt das sich nicht nehmen. Und die neue Single ist ja mit Nico Gomez, deswegen ist er auch dabei. Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Bestimmt irgendein paar für so, hä, Moment mal. Echo Fresh, Rapper, Perukaville Festival mit ganz vielen DJs. Was macht der Typ da? Ladies and Gentlemen, es ist eigentlich kein Newsflash. Seit Jahren gibt es ja hier die Brainwash Stage, die ja dafür steht, auch alternative Musik zu spielen. Und ich habe hier also die tollsten Auftritte meines Lebens erlebt. Was hast du vor? Was machst du gleich? Wir machen einen kleinen Unterschied zu letztem Jahr und zum vorletzten Jahr, weil die Jahre haben wir so einen Mix gemacht aus Elektro und Hip-Hop, sage ich mal, spezifisch für hier. Haben wir auch heute wieder mit im Gepäck, aber wir spielen auch neue Songs, unter anderem den Alte Bänder mit Nico Gomez. Ja, Leute, ich habe hier mal kurz vor eins Live-Studio geguckt auf dem Perukaville-Gelände und da sind natürlich eine Menge Fans am Start von Echo Fresh und Nico Gomez. Macht mal her! So, hat jemand von euch eine Frage an Echo Fresh? Das sind natürlich die schönsten Menschen, die hier rumlaufen. Die haben sich hier gefunden. Hast du eine Frage an Echo Moment, Fresh? Genau. Was geht? Ja, hast du eine Frage oder nicht? Ja oder nein? Was macht er, um sich jetzt heute abzukühlen? Was trinkt er am besten? Also ich trinke. Okay, Echo, welche Drinks bei dem Wetter? Danke für die Frage. Ich versuche am Anfang erstmal mit Wasser auszukommen, ne? Weil ich muss ja auftreten, ne? Ja. Und danach gucken wir mal, ob ich mir das eine oder andere Bierchen noch gönne. Ja, nach dem Auftritt, aber ganz vorsichtig unterwegs, ne? Das ist hier die Faustregel bei Echo Fresh schon seit 20 Jahren. Die Jungs dürfen alle, oder Jungs und Mädels, erst nach dem Auftritt trinken. Ja, aber Echo, was ist so geil am Perukaville Festival? Was ist so geil an der Crowd hier? Hey, Perukaville Festival ist für mich persönlich das Geilste, weil es erstmal nur eine Stunde von mir zu Hause ist, vor meiner Tür. Ein gemütlicher bisschen. Und ich komme hier hin und es ist buchstäblich eine ganz andere Stadt, eine ganz andere Welt, in die man eintauchen kann. Und vor allen Dingen, alle sind gut drauf. Und das ist in der heutigen Zeit doch das Geilste, was passieren kann. Echo, wir haben noch eine Frage von den Fans von Nadja nämlich. Ja, auf welchen Act er sich am meisten freut oder welchen Act er sich am liebsten angucken würde. Also, auf dieser Bühne, wo ich ja auch spiele, da gibt's diverse Leute. Da waren jetzt auch zum Beispiel Cat Ballou aus Köln. Ne? Hey. Ich bin natürlich Lokalpatriot in Köln und habe mich auf die gefreut. Motoris. Ansonsten Motoris haben wir richtig. Wir haben Moneyboy haben wir gesehen, fand ich geil. Und was haben wir noch? Grüngürtelrosen. Ja, sowas halt. Okay, Echo, dann mach doch noch einmal Werbung für den Auftritt gleich auf der Brainwash, dass auch alle rumkommen. Also, hier sind Onkel Freezy, Echo Fresh und Nico Gomez. Und ihr werdet gleich auf der Brainwash Stage unsere neue geile Single hören, die heißt Alte Bänder. Leute, seid ihr alle am Start? Das war eindeutig. Danke euch. Danke dir, viel Spaß. Geil. Bis gleich auf der Bühne. Brainwash ist gleich schon um 6. We'll be right back. Live. Perucaville 2024. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't. Celebrate it, baby. I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. Vom Perucaville Festival 2024. Markus und Madi melden sich live aus Weeze und der Sektor hört zu. Auch die Landwirte Alex zum Beispiel gerade am Kühe melken, Marius am Raps dreschen und feiern das Perucaville mit uns. Ja, und wir geben hier alles, um euch zu zeigen, was eigentlich so das Besondere am Perucaville Festival ist. Perucaville macht einfach besonders, dass es scheißegal ist, wer du bist, was du verdienst, was du beruflich machst oder sonst was. Wir wollen einfach nur feiern, saufen und die geilste Woche unseres Lebens haben. Gut, das haben wir nicht gesagt, diesen einen Tag. Nee, aber jetzt mal im Ernst, das ist ja wirklich das, was hier so schön ist. Also ich glaube, alle genießen einfach sehr, mal so 5 Tage in eine andere Welt abtauchen, ja, irgendwie neue Leute kennenlernen, ist alles irgendwie so super social gefühlt, haben alle, eben standen auch 2 vom Studio und ich habe kurz mit denen gequatscht und dann war ich so, ah ja, und wer seid ihr denn, woher kennt ihr euch? Die so, nee, wir haben uns gerade vor einer Sekunde kennengelernt, aber wir ziehen jetzt zusammen weiter los. Ja, das ist der Vibe beim Perucaville in Weeze und wir versuchen euch den Vibe in den Sektor durchs Radio zu bringen, machen das noch bis 1 Uhr, gleich übrigens noch hier in ein paar Minuten der australische Star-DJ Cyril. Live. Perukaville 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Live aus Weeze. Sleepless nights at the chateau. Visualize it. I'll give it something to do. Coach, coach, wherever we go. Visualize it. I'll give it something to do. Live aus Weeze. Yes, Madeleine Sabel und Markus Fröhle melden sich hier aus dem Studio direkt auf dem Gelände und wir haben bei uns den australischen Star-DJ, der den Song Stumbling In gemacht hat, Cyril. Hallo, how are we? Ja, vielleicht hört ihr es schon hier vom Perukaville Festival Studio, tümmeln sich wieder die Menschen. Cyril, yes. Ich wechsle jetzt mal in Englisch. Wir übersetzen gleich. This song went so big in Germany and I think all over the world. Like, how do you process that huge success you had with it? I'm loving it. Can you even process it? No, not at all. I just come here, I play the shows and I leave, but I love it so much. Yeah. So what is the vibe in Germany? Is it your first time playing here or have you been here earlier? It's my first time here and we just packed out the stage. The stage was packed and it was just... Oh. I almost cried, it was amazing. Er hat gesagt, es ist sein erstes Mal hier. Ja, genau. Und die Crowd bei Power Plant, bei der Stage, war mega voll. Es waren unglaublich viele Leute da. Und das hat ihn natürlich mega gefreut. So after Stumbling In, you already mentioned it was... very big. You've got a new song, which is growing in Germany, we can tell. Tell us something about it. Well, we've got Sound of Silence just came out 2 months ago, and that's I hear that's smashing in Germany. And then we've just released Fall at Your Feet with a singer called Dean Lewis, and he's Australian as well. It's we remade it from an Australian song as well, so hopefully everyone in Germany likes it and plays it a little bit. Ja, also er sagt gerade, er hat einen Song zusammen mit Dean Lewis rausgebracht, auch australischer Sänger. Der gefällt ihm sehr gut und eben ein Song, der gerade auch in Deutschland immer weiter wächst, ist Sound of Silence, ein Remix von dem alten Disturbed-Song. Did you feel pressure, like after the huge success of Stumbling In, like to, yeah, put out another banger? Or are you more, you seem so chill. Yeah. You seem like such a chill person. Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, Sir kommt hier hin mit so einem Fischerhut, so einer Baggy-Hose, einem entspannten Shirt. Er sieht super entspannt aus. Yeah. Are you that chill, you seem? Am I okay? Like, yeah. I feel good. I just feel chill. Did you feel pressure to release another? No, not at all. No? I've always wanted this. I've dreamt it for a long time. So to be here just feels like an honor. And I don't feel the stress, I just feel good. That's very good. Nice, yeah. Also Cyril, ultra gechillt, er sagt, er wollte es immer, er hat's bekommen, deswegen ist er jetzt entspannt und genießt den Erfolg. Do you want to host your new song, Sound of Silence, for German radio? Do you want to tell? I would love introduce to host. Introduce it to the crowd. Absolutely. Hi, my name's Cyril and this is my new song, Sound of Silence. Mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. Live aus Weeze. You can't keep me down. I am gone. I am powerless. If the lioness and the bears like the golden. You can't keep me down. I am Live. Paruka Will 2024 mit Madeleine Sabel und Markus Fröhle. I wish that I was someone you need now. Wanna know how you'll be happy again. I'm not someone who always speaks out. Now I see our memories through the rain. Night and day. I still wanna dance in your parade. Be you, change your lane. I know you now. You're lost in your own crowd. It's time to figure out. We sit in silence. I wish you'd say it loud. Are you in or are you out? It's time to tell me now. I can't keep hiding. I just wanna be found. Live-Sektor. Hier sind Madi und Markus live vom Perukaville Festival und wir müssen jetzt lauter sein, denn wir stehen direkt Backstage hinter der Bühne Bills Factory, einer ganz großen Bühne. Der DJ Technoclash spielt gerade und wir gehen jetzt mal auf die Stage. Mach mal Tür auf, Markus Fröhle. Okay, Leute, man fühlt sich hier gerade ein bisschen wie ein Star. Wir wissen nicht, ob ihr uns überhaupt noch verstehen könnt oder ob ihr den lauten Sound hört. Wir können auf jeden Fall sagen, Alter, diese Stage ist so voll. Ich kann gar nicht bis zum Ende von der Menschenmenge sehen. Auch wenn es noch hell ist und noch voll früh und dieser Sound wirklich sehr hart ist, sind alle Leute übelst am Ausrasten. Ist es krass. Alter, Technoclash reißt hier richtig ab. Die Menschenmenge danced. Wir hören auch gar nicht, wie wir gerade klingen. Wir müssen einfach nur schreien, gegen die Boxen anschreien. Aber Alter, für so mehrere 10.000 Leute braucht man auch ein fettes Soundsystem. Ich hoffe, das lässt sich im Radio vermitteln, lieber Sektor. Markus Fröhle, fühlst du dich auch gerade wie ein Star? Ja, ein bisschen, aber niemand guckt auf uns, alle gucken auf den DJ, so fair muss man sein. Wir könnten das auch niemals so gut, aber es ist auf jeden Fall eine richtig krasse Experience. Also jetzt kriegt man vielleicht so eine Idee davon, wie sich alle DJs, die sonst immer bei uns ins Studio kommen, so fühlen, wenn die hier oben stehen und vor so krank vielen Leuten spielen. Madi, wollen wir noch eine Sache probieren? Lass uns mal winken, vielleicht winken ja ein paar von den 1.000 Leuten zurück. Oh mein Gott, mir ist fast peinlich, aber ja, wir probieren. Ja, da winken! Hey, da winkt jemand, da winken zwei Leute! Da winken drei Leute, da winken voll viele Leute. Okay, wir werden jetzt langsam berühmt und spielen Musik weiterhin als live. Liebe Grüße von Bills Factory. Vokabel 2024. I saw you look to him, and him look back at you. I felt the pain, I went insane, and knew there's not much I could do. I saw him look at me, but then I looked to you. Just grab my hand, he'll understand. Let's dance like 1992. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Science Live, live vom Perukaville Festival. Die zwei möchte gern DJs, Markus Rühl und Madeleine Sabel, die wir eben auf der Bits Factory standen und uns mal kurz wie Stars gefühlt haben. Wir haben uns mal kurz gefühlt wie JC Zeller, ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, wir geben jetzt rüber an einen wirklichen Star-DJ und auch noch Radio. Aber das ist schön da bei Bits Factory, oder? Das war ein tolles Gefühl. Oh, die Stage, das ist ja eine legendäre Perukaville Stage. Und es ist das letzte Jahr, dass diese Stage hier steht. Das ist ja schon bekannt. Ja. Es ist sogar so schlimm, dass diese Stage, das kann ich schon mal verraten, dieses Wochenende nicht mehr in der Form überleben wird, wie ihr sie gerade noch gesehen habt. Also zündest du sie an, oder was? Ich nicht persönlich, aber ich habe gehört... Sie wird angezündet. Ich habe gehört, dass da vielleicht so mit was passieren könnte. JC Zeller hat es hier offiziell verkündet. Natürlich, JC Zeller auch immer die Insider-News hier. Ja. Okay, aber ich meine, der Mann hat gestern Bills Factory moderiert. Wir durften heute da mal kurz Luft schnuppern. Und jetzt machen wir auch gleich mal einen Feierabend und übergeben an JC Zeller. Ich habe aber was mitgebracht noch, ne? Was hast du mitgebracht? Von Bills Factory. Wir fangen jetzt auch gleich an um 6 mit Topic von gestern Abend. Direkt los. Jetzt gleich direkt und senden eine ganze Stunde lang Topic von Bills Factory. Und die hat wiederum auch ganz viele Freunde mitgebracht. Deswegen. Man muss ja noch mal kurz erwähnen, immer wenn hier so Leute lang liefen an unserem Studio direkt auf dem Perukaville-Gelände, haben die immer so reingeguckt und haben die uns beide Milchgesichter gesehen, Maddie und mich. Aber dann kam immer die Frage, wo ist JC Zeller? Habt ihr Bock auf JC Zeller? Markus, ich bitte dich. JC Zeller, wir wollen jetzt keinen Druck aufbauen, aber da hast du jetzt gleich ein bisschen was abzuliefern. Dass ihr das so timen konntet, so eine Absprache jetzt hier. Und wir müssen noch eine Sache auflösen gleich bei dir in der Sendung, JC. Oh ja, oh ja. Ja. Tobi stand vorhin vor uns vom Sendestudio, weil Daniel Danger hatte ursprünglich Markus und mir die Challenge gegeben, wir sollen Bungee-Jumpen. Mhm. Wir haben ganz schlimm Höhenangst, haben gesagt, boah, nee, kann das jemand für uns übernehmen? Tobi stand richtige eben da. Schisse. Ist für uns hoch auf den 200-Meter-Turm. Olli, Tobi war sein Kumpel, da musst du es korrigieren. Ja, Olli ist hoch auf den 200-Meter-Turm, ist gesprungen, springt gleich. Und wir werden es gleich in deiner Sendung noch auflösen, dann wirst du den Sprung mitverfolgen können. Hoffentlich beim ersten Drop dann von Topic, dass das auch noch matcht. Das ist dann deine Aufgabe. Dass das gesinkt wird, okay, alles klar. Okay, Leute, Madeleine Sabel und Markus Fröhle bedanken sich für zwei sehr, sehr schöne Tage vom Perukaville. Wir haben hier 11 Stunden gesendet und die nächsten sieben Stunden kommen jetzt noch, kommen von JC Zeller, der Legende, hier in 1 Live, live vom Perukaville. Ganz viel Spaß, JC. Danke, Perukaville Festival, als Sektor. The beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love, I wanna go into overdrive. Perukaville 2024. Yeah.